Sie dachte übrigens nicht, dass das was Schlechtes sei. Ihre Beschreibung war, dass er den Pflock herauszog, so dass dadurch alle separaten Persönlichkeiten als solche deutlicher wurden und dass sie sich jetzt daran machen wollten, noch einmal zurückzugehen und sie alle wieder zu einer zu machen. Die Tragik dabei ist, dass sie, wenn er sie erfolgreich integriert hatte, jeweils eine totale Amnesie in Bezug auf ihr ganzes Leben entwickelte und reichlich unattraktiv war, soweit ich es beurteilen konnte. Sie hatte alle diese großartigen Teile. Sie hatte einen sexy Teil. Der war einfach, Ein anderer Teil erzählte Witze und war wirklich peinlich. Noch ein anderer war schüchtern und zurückhaltend. Aber wenn er sie kurierte, hatte sie eine Amnesie in Bezug auf ihr ganzes Leben und hatte keinen Zugang auch nur zu einer Ressource irgendeines der Teile. Sie war ganz einfach langweilig. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass man Teile auslöschen kann. So erwähnte ich weiter die Namen der Teile, die ich mochte, und erhielt wirklich großartige, unbewusste Reaktionen von ihr. Sie waren immer noch vorhanden, standen aber nicht zu ihrer Verfügung. Wenn ihr gut mit einer multiplen Persönlichkeit arbeiten wollt, denke ich, müsst ihr das Modell des Therapeuten kennen, der sie erzeugt hat. Das Modell der multiplen Persönlichkeit einiger Therapeuten besagt, dass man alle diese Teile hat, sowie ein Unbewusstes, um dieses Programm zu steuern. Das ist ein Modell, ein sehr verbreitetes. Hier würde man bei der Integration völlig anders vorgehen, als wenn man es mit einem anderen Modell zu tun hätte. Das Modell dieses Psychiaters war, dass es dort drei Teile gab, die ihr eigenes Unbewusstes hatten. Und dann gab es da noch zwei Teile mit einem Unbewussten und außerdem gab es noch ein Unbewusstes für diese beiden Unbewussten und so weiter. Es hatte sehr viele verschiedene Ebenen. Wenn man integrierte, so musste man es jeweils auf der gleichen logischen Ebene tun. Ich vermute, dass er das nicht gemacht hat und deshalb so viel Amnesie erzeugte. Es gibt ein Vorgehen für multiple Persönlichkeiten, das wir visuelle Verschmelzung, visuell Squash nennen. Die visuelle Verschmelzung ist eine Integrationsmethode, die visuelle Anker benutzt. Ihr streckt eure Hände aus und seht euch selbst als einen Teil hier zu eurer Linken und als einen anderen Teil hier zu eurer Rechten. Und beobachtet beide und hört ihnen zu. Dann zieht ihr die beiden Bilder langsam zusammen und beobachtet visuell, wie sie ineinander verschmelzen. Dann achtet ihr darauf, worin sich das neue Bild von den beiden alten unterscheidet. Wenn es euch gefällt, macht ihr das Gleiche noch einmal kinästhetisch und bringt die beiden Bilder mit euren Händen zusammen. Dann zieht ihr das integrierte Bild in euren Körper. Wir sind eigentlich nur durch Zufall darauf gestoßen. Am Anfang hörte es sich irgendwie verrückt an, bis wir uns etwas ausführlicher mit der Neurologie beschäftigt haben. Es ist eine gute Metapher für das, was sich in der Metapher Neurologie abspielt. Und wenn ihr meint, die Neurologie sei keine Metapher, dann seid ihr naiv. Das behaupte ich einfach. Wie dem auch sei, die Metapher des Neurologen und unsere Metapher sind sehr ähnlich. Probiert es aus. Es ist sehr dramatisch, eine sehr effektive Methode. Ich kurierte einmal eine multiple Persönlichkeit nur mit dieser Methode. Ich ging durch alle Ebenen, eine nach der anderen, und habe alle Persönlichkeiten miteinander verschmolzen. Einmal rief mich ein Therapeut aus dem Mittleren Westen an. Er sagte, er hätte mein Buch gelesen und es stünde nichts über multiple Persönlichkeiten darin. Er würde auch überhaupt nicht daran glauben. Und doch sei gerade eine in seine Praxis gekommen. Und was solle er jetzt machen? Ich ging die ganzen Instruktionen mit ihm durch, 40 Minuten lang, und kurierte so diese Patientin durchs Telefon. Okay, jetzt sagt ihr, sie soll beide Hände ausstrecken. Sie soll Jane in ihrer rechten Hand und Mary in ihrer linken Hand visualisieren. Die beiden einfach nehmen und sie in ein Bild zusammenfallen lassen. Und dann sag ihr, sie soll es in ihren Körper ziehen und es integrieren. Jetzt soll sie das integrierte Bild, das sie gerade erhalten hat, nehmen und mit einem anderen zusammenfallen lassen. So lässt man sie es machen, immer eins zur Zeit dazu. Die meisten Leute stellen multiplen Persönlichkeiten keine wirklichen Fragen. Ich habe jedoch diejenigen, mit denen ich es zu tun hatte, ernsthaft befragt, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Die Erfahrung, multiple zu sein, kann für den einen Menschen eine völlig andere sein als für den anderen. Eine der Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, beschrieb jeden einzelnen ihrer Teile als Teil desselben Prozesses. Sie war visuell reichlich visuell. Sie hatte von jedem ein Bild. Es gab eine Couch hinter der Bühne, irgendwo hinten in ihrem Kopf. Und alle diese Frauen saßen dort hinten auf dieser Couch, hielten ein Schwätzchen und machten ihre Fingernägel. Und immer mal wieder sprang eine auf und ging durch den Vorhang. In dem Moment, in dem sie hinaustrat, ging das Bild in ihren Körper über. Einige von ihnen wussten, was die anderen taten, denn sie gingen zum Vorhang, um einen kurzen Blick hindurchzuwerfen. Ich hypnotisierte sie und ging mit ihr hinter den Vorhang. Dort wandte ich die visuelle Verschmelzungstechnik an und setzte sie alle wieder zusammen. Die Methode der visuellen Verschmelzung ist eine sehr effektive Möglichkeit, sequentielle Inkongruenzen zu integrieren, indem man sie in einem dissoziierten Zustand zu simultanen macht. Wenn man eine sequentielle Inkongruenz hat, so kann man sie in keinem anderen System simultan repräsentieren als im visuellen, soweit ich weiß. Man braucht eine sehr komplexe auditive Repräsentation, um zwei Stimmen zur gleichen Zeit zu hören, im Gegensatz zu zwei alternierenden. Und kinästhetisch bewältigen es die Leute nicht. Aber ihr könnt sequentielle Inkongruenzen nehmen, sie mithilfe einer visuell-kinästhetischen Dissoziation simultan machen und sie dann durch das Zusammenziehen der Hände integrieren. Danach könnt ihr die Integration in den anderen beiden Systemen erreichen. Ich weiß nicht, warum die Bewegung der Arme für die visuelle Verschmelzung so bedeutsam ist. Aber wenn man es ohne die Arme macht, funktioniert es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe es auf beide Arten probiert. Wenn die Leute nicht tatsächlich die Hände ausstrecken und sie in dieser Weise vor sich hinhalten und dann die Bilder zusammenziehen, funktioniert es nicht. Die Leute brauchen nicht ihre Hände hochzuhalten, um von Phobien kuriert zu werden. Aber bei multiplen Persönlichkeiten müssen sie es anscheinend. Ich kann die Logik nicht begreifen, aber so ist es nun einmal. Müsste ich eine generalisierende Aussage machen, so würde ich es umdrehen. Aber ich habe als Erfahrungstatsache gefunden, dass das der Fall ist. Wir sind sehr viel eher als andere Leute bereit, gegen unsere Intuition zu experimentieren. Wenn die meisten Leute eine starke Intuition haben, folgen sie ihr. Wenn wir eine starke Intuition haben, verletzen wir sie sehr oft, um herauszufinden, was passieren wird, besonders wenn wir es mit Klienten zu tun haben, mit denen wir in längerem Kontakt sind und deshalb auch mit den Konsequenzen umgehen können. Aus dieser Art von Experimenten sind eine Menge nützlicher Muster und Entdeckungen hervorgegangen. Eine Frau war jahrelang homosexuell gewesen und hatte sich in einen Mann verliebt. Sie war total in einem Dilemma gefangen. Ein sehr starker Teil in ihr wollte jetzt heterosexuell werden. Und der andere Teil in ihr hatte Angst davor, dann sterben zu müssen. Mit diesen beiden Teilen ging sie durch den Prozess der visuellen Verschmelzung. Sie versuchte, ihre Hände zusammenzuziehen und jammerte, ich kann es nicht, ich kann es nicht, so kann ich es nicht. Richard und ich standen zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Wir sahen uns an und dann ergriffen wir jeder eine Hand von ihr und drückten sie plötzlich zusammen. Die Veränderungen, die bei dieser Frau stattfanden, waren fantastisch. Ihr könnt Veränderungen bewirken, ohne dabei elegant zu sein. Jedoch sind, wenn man so etwas tut, die Auswirkungen nicht vorhersagbar. Und vorhersagbar ist etwas, das wir immer zu entwickeln versucht haben. Wir nahmen einfach Anlauf und zack, fielen wir mit der Tür ins Haus. Sie veränderte sich, sie bekam, was sie wollte und es dauerte lange an. Ich bin sicher, denn ich kenne diese Frau noch heute. Trotzdem, ich weiß nicht, welche Nebenwirkungen es hatte. In vielen Bereichen ihres Lebens kommt sie nicht so gut klar. Und ich bin nicht sicher, inwieweit das vielleicht auch die Konsequenz dessen ist, was wir taten. Es geht ihr ganz sicher besser als vorher. Und zu dem Zeitpunkt wollten wir zu gerne wissen, was passieren würde. Wenn ihr damit anfangt, eurer Arbeit verfeinerte Ingredienzien beizumischen und sorgfältig mit ihnen rumzuspielen, erreicht ihr bessere und elegantere Veränderungen. Ihr könnt dann sehr viel präziser vorhersagen, was passieren wird. Manchmal bekommt ihr auch Veränderungen größerer Tragweite. Ich denke, das ist sehr wesentlich. Wenn ihr nur eine winzig kleine Sache macht und ihr als Ergebnis das bekommt, was ihr wollt, so wird es sich auch generalisieren und all die Veränderungen nach sich ziehen, die dringend gebraucht werden, aber nicht erwähnt wurden. Je weniger ihr an einer geeigneten Stelle tut, desto größer wird die natürliche Generalisierung auf andere Inhalte und Kontexte sein. Das ist der Grund, warum wir die Eleganz so sehr betonen. Seid präzise, wenn ihr Therapie macht. Eine ganz andere Sache ist es, wenn ihr es nur mit Fertigkeiten der Anwendung zu tun habt. Geschäftsleute sind gewöhnlich nur an der Anwendung von Strategien interessiert. Wenn ihr ein Verkaufstraining macht, dann braucht ihr nur zu wissen, welche Strategien euer Verkaufspersonal haben soll und wie sie zu installieren sind. Wenn der Trainer eines Konzerns ein neurolinguistischer Programmierer ist, dann sagt er, okay, wir wollen, dass diese Leute Verkäufer werden und dieses und jenes tun. Und um das zu können, braucht man diese drei Strategien. Und dann kann er sie einbauen und so arretieren, dass sie durch nichts anderes mehr gestört werden. Es ist nicht erforderlich, dass sich diese Strategien in andere Bereiche des Lebens dieser Leute generalisieren. Für diese Zielsetzung eines Trainings im Wirtschaftsbereich ist es nicht notwendig. Es ist vielleicht wünschenswert, aber nicht notwendig. Wenn bei jemandem persönliche Dinge sein Funktionieren als Geschäftsmann stören, so kann man eine Barriere um diese Strategie herumlegen, um sie separat zu halten. Es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die man als Geschäftsmann erreichen möchte. Aber sie sind doch ziemlich begrenzt. Zum Beispiel als Rechtsanwalt seid ihr in der Regel damit beschäftigt, Strategien anzuwenden und nicht damit, irgendetwas zu installieren. Es geht euch nur darum, Strategien zu benutzen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, einen Zeugen als einen Trottel erscheinen zu lassen oder einen Klienten dazu zu bringen, euch zu vertrauen oder irgend so etwas. Einmal habe ich mit einem Rechtsanwalt gearbeitet, ein vertrauenswürdiger Mensch, dem aber niemand vertraute. Sein nonverbal analoges Verhalten war entsetzlich. Er ließ jedermann misstrauisch werden. Sein Problem war, dass er keine Klienten bekam, die ihr Vertrauen in ihn setzten, dass er sie gut vertreten könnte. Und zur Hälfte seiner Zeit war er ein gerichtlich bestellter Verteidiger, was die Sache nur noch schlimmer machte. Was er wirklich brauchte, war eine komplette Überholung seines analogen Systems. Aber stattdessen habe ich ihm ein kleines Ritual beigebracht. Er setzt sich mit seinen Klienten zusammen und sagt, sehen Sie, wenn ich Sie verteidigen soll, ist es sehr wichtig, dass Sie mir vertrauen. Und deshalb ist die folgende Frage von großer Bedeutung. Wie entscheiden Sie, ob Sie jemandem vertrauen? Er fragt, haben Sie in Ihrem Leben schon einmal jemanden so ganz vertraut? Und setzt einen Anker, wenn der Klient Zugang zu dem Gefühl des Vertrauens hat. Dann fragt er, wie sind Sie damals zu dieser Entscheidung gekommen? Dann braucht er dem Klienten nur noch bei der allgemeinen Beschreibung seiner Strategie zuzuhören. Nun, ich sah dieses, hörte ihn jenes sagen und fühlte das. Er gibt die Information in der gleichen formalen Struktur zurück. Nun, während ich hier sitze, möchte ich, dass Sie bla bla bla sehen und dann zu sich selbst sagen bla bla bla und ich weiß nicht, ob Sie dabei dieses Gefühl haben und löst den Anker aus, den er gesetzt hatte, als der Klient das vertrauensvolle Gefühl hatte. Ich brachte ihm dieses Ritual bei und das genügte. Aber es gibt einen wirklichen Unterschied zwischen diesem Ergebnis und den Ergebnissen, auf die man als Therapeut zusteuert. Therapie ist eine sehr viel technischere Angelegenheit im Sinne der Veränderung von Dingen. Als Therapeut braucht ihr in Bezug auf die Anwendung nicht annähernd so flexibel zu sein, wie zum Beispiel jemand, der Verteidiger ist. Ein Verteidiger muss ein Meister in der Kunst der Anwendung sein. Er muss in der Lage sein, sehr viel verschiedene Dinge zu tun, um Reaktionen hervorzurufen. Er muss 12 Leute dazu bringen, in der gleichen Weise zu reagieren. Darüber denkt einmal nach. Stellt euch vor, ihr hättet 12 Klienten und ihr müsst sie dazu bringen, alle einer Meinung zu sein, wenn ihr nicht im Raum seid. Das erfordert eine Menge Geschick. Ihr könntet zum Beispiel Folgendes machen. In der Jury dasjenige Individuum zu identifizieren. Oder die 2. beziehungsweise mehrere, die aufgrund ihrer eigenen Strategien die anderen überreden oder überzeugen könnten. Und das ist natürlich genau das Gleiche, worum es auch in der Familientherapie geht. In einem System interagiert alles mit allem. Es ist ganz egal, wen man für wie lange zusammenbringt. Es werden sofort Systeme einrasten. Ich versuche herauszufinden, wer in der Familie am häufigsten Reaktionen hervorruft. Denn wenn ich diese Person dazu bringen kann, die Arbeit für mich zu erledigen, wird es wirklich einfach werden. Sehr oft ist es jemand, der nicht viel spricht. Der Sohn hier sagt etwas. Er zeigt ein externales Verhalten. Und wenn er es tut, bekommt ihr eine intensive internale Reaktion der Mutter. Obwohl ihr externales Verhalten subtil ist, ein ganz kleiner Hinweis, reagiert doch jeder auf sie. Zeigt der Vater irgendein externales Verhalten, reagiert dieses Kind. Aber sonst passiert nicht viel. Und wenn die Tochter irgendetwas tut, bekommt ihr vielleicht eine Reaktion hier oder eine da. Ich möchte wissen, auf wen alle anderen in der Familie häufig reagieren. Ich möchte auch wissen, ob irgendein anderer in dieser Familie diese Person immer dazu bringen kann, zu reagieren. Angenommen, die Mutter reagiert tatsächlich jedes Mal, wenn der Sohn irgendetwas tut, das heißt, wenn er irgendein externales Verhalten hervorbringt. Wenn ich etwas darüber vorhersagen kann, wie das passiert, kann ich eine kleine Veränderung beim Sohn bewirken und die Mutter wird reagieren. Und alle anderen in der Familie dazu bringen, auch für mich zu reagieren. Von der Zeit, die mir jeweils zur Verfügung steht, verbringe ich immer 50% oder mehr damit, Informationen zu sammeln und sie zu testen, um sicherzugehen, dass ich richtig liege. Ich sage vorher, was da drüben passieren wird, wenn ich hier eine harmlose Sache eingebe. Ich lasse das System so lange immer wieder aufs Neue ablaufen, bis ich absolut sicher bin, dass, wenn ich eine Veränderung bei diesem Kind bewirke, sich auch das Verhalten der Mutter verändert, und zwar so, dass sich dadurch auch alle anderen Familienmitglieder verändern. Das begründet ein neues, stabiles System. Sonst bekommt ihr nur ein unbalanciertes System. Oder sie verändern sich im Therapieraum, aber auf dem Weg nach Hause ist gleichzeitig der Weg zurück ins alte System. Ich möchte etwas erreichen, das wirklich mitgenommen wird und sehr, sehr dauerhaft sein wird. Wenn ich ein stabiles System nur durch eine Veränderung aufbauen kann, so wird sie das ganze Familiensystem durchdringen. Ich denke, der Hauptfehler aller Familientherapeuten ist, dass sie in einer Sitzung zu viel machen. Wenn ihr mit einem Einzelklienten arbeitet, so könnt ihr 1000 Dinge machen und gut vorankommen, solange sie nicht nach Hause in die Familie gehen. Zu den ersten Dingen, die ich neue Klienten frage, gehört immer, wie ist deine Lebenssituation? Denn ich möchte wissen, wie viele Anker es zu Hause gibt, mit denen ich mich befassen muss. Wenn sie nur mit einem anderen Menschen zusammenleben, ist es nicht so schlimm. Dann muss man nur aufpassen, dass sie keinen Sekundärgewinn haben, dass sie nicht für das Verhalten belohnt werden, das sie verändern möchten. Mann. Inwieweit werden durch eure Methoden Abhängigkeitsbeziehungen zu euch aufgebaut? Zu den Dingen, um die wir uns in unserer Arbeit besonders bemüht haben, gehört vor allem sicherzustellen, dass wir Übertragungen und Gegenübertragungen effektiv einsetzen, um Rapport zu bekommen, und dann sicherzustellen, dass wir sie danach nicht mehr brauchen. Nachdem das erreicht ist, brauchen wir sie ganz einfach nicht mehr. Und da sie nicht dasitzen und uns ihre Probleme erzählen, werden wir auch nicht ihre besten Kameraden. Wenn man inhaltliche Therapie macht, gibt es eine reale Gefahr. Man könnte von jemandem der beste Freund werden. Dann endet es so, dass sie euch bezahlen, um bei euch wohnen zu können, denn niemand sonst ist bereit, mit ihnen zusammenzusitzen und ihnen bei ihrem Gefasel über die unerfreulichen Dinge in ihrem Leben zuzuhören. Die Abhängigkeit von uns ist nicht sehr groß. Vor allem auch deshalb nicht, weil wir über eine Technik verfügen, das sogenannte Umdeuten, das wir euch morgen lehren werden. Wir bringen unseren Klienten bei, sie auf sich selbst anzuwenden. Wenn ihr die Leute fragt, die zu Demonstrationszwecken hier oben waren, so vermute ich, werden sie uns sehr wenig Verantwortung für die Veränderungen zuschreiben, die in ihnen stattgefunden haben. Sehr viel weniger, als wenn es eine traditionelle, inhaltsorientierte Therapie gewesen wäre. Das ist einer der Vorteile der Geheimtherapie. Sie erzeugt nicht solche Abhängigkeitsbeziehungen. Und gleichzeitig haben die Leute, die mit uns arbeiten, gewöhnlich Vertrauen zu uns. Sie wissen, dass wir wissen, was wir tun. Oder es kann sein, dass sie total sauer auf uns sind. Aber trotzdem kommen sie zu den Veränderungen, die sie sich wünschten. Und natürlich arbeiten wir sehr schnell und das verringert die Wahrscheinlichkeit einer Abhängigkeit. In unserer eigentlichen privaten Praxis, die im Augenblick sehr eingeschränkt ist, da wir uns gerade andere Bereiche der Modellbildung erarbeiten, erzählen wir Geschichten. Die Leute kommen und ich möchte nicht, dass sie mir irgendetwas erzählen. Ich erzähle ihnen einfach Geschichten. Die Verwendung von Metaphern gehört zu einer Reihe von weiterentwickelten Mustern, die eng verknüpft sind mit dem, was wir bis dahin gemacht haben. Darüber könnt ihr viel lernen, wenn ihr David Gordons ausgezeichnetes Buch Therapeutic Metaphors lest. Ich ziehe die Metapher als Kunstform vor. Ich brauche nicht, den Nöten des Klienten zuzuhören, sondern erzähle lieber sehr unterhaltsame Geschichten. Die Klienten sind meistens irritiert oder zornig darüber, dass sie Geld dafür bezahlen, um Geschichten zu hören. Aber die Veränderung, die sie wollten, findet trotzdem statt. Sie bedanken sich nicht bei mir. Und das ist doch gut so. Das ist eine andere Möglichkeit, sicherzugehen, dass es keine Abhängigkeit gibt. Man macht die Sachen so verdeckt, dass sie nicht die leiseste Ahnung haben, was man tut. Und die erwünschten Veränderungen finden trotzdem statt. Gibt es hier jemand, der einmal bei Milton Erickson war? Er hat dir Geschichten erzählt, stimmt's? Ist dir irgendwann nach 6, 8 oder 12 Monaten aufgefallen, dass du bestimmte Veränderungen durchgemacht hast, die irgendwie mit den Geschichten zusammenhingen, die er erzählt hat? Mann, ja. Das wird typischerweise berichtet. 6 Monate später merken die Leute plötzlich, dass sie sich verändert haben. Und sie haben keine Ahnung, wieso. Dann erinnern sie sich daran, dass Milton über die Farm oben in Wisconsin gesprochen hatte oder über irgendetwas anderes. Als du mit Erickson zusammen warst, ging es dir da so, dass du leicht desorientiert und fasziniert warst, überwältigt von der Sprache dieses Mannes. Mann, ich war gelangweilt. Milton benutzte die Langeweile als eine seiner wichtigsten Waffen. Angenommen, er wäre jetzt hier, so könnte es gut sein, dass er euch zu Tode langweilen würde. Dann würdet ihr alle in Tagträume abgleiten, und schon hätte er euch. Für mich ist das keine geeignete Taktik, denn ich langweile mich selbst schnell. Milton, der im Rollstuhl saß und 76 Jahre alt war, hat es nichts ausgemacht, eine Menge Zeit damit zu verbringen. Und er machte es ganz ausgezeichnet. In diesen gemeinsamen Tagen haben wir es brillant geschafft, eure bewussten Ressourcen total zu überladen. Das war ein beabsichtigter Schritt unsererseits. Da nach unserem Verständnis Lernprozesse und Veränderungen zum größten Teil auf unbewusster Ebene stattfinden. Wir haben explizit jeden von euch beiden angesprochen, damit euer Unbewusstes in nützlicher Weise repräsentiert, was für eure Ausbildung erforderlich ist, und ihr euch in den kommenden Wochen, Tagen und Monaten angenehm überraschen lassen könnt durch die neuen Muster, die in eurem Verhalten auftauchen. Und wir schlagen eurem Unbewussten vor, dass ihr die natürlichen Prozesse des Schlafens und des Träumens benutzt, um noch einmal die Erlebnisse dieser 2 Tage an euch vorbeiziehen zu lassen und die Dinge herauszusortieren, von denen euer Unbewusstes glaubt, dass es nützlich für euch sei, sie zu wissen, indem es sie in einer nützlichen Weise auf der unbewussten Ebene repräsentiert und euch unterdessen tief und fest schlafen lässt, damit ihr in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten entdeckt, dass ihr Dinge tut, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie hier gelernt habt, und auf diese Weise fortlaufend auf der unbewussten Ebene euer Repertoire vergrößert, wie ihr auf die Leute reagiert, die bei euch Unterstützung suchen. Und ihr wusstet nicht einmal, dass sie da waren. Nicht einmal das. Das letzte Mal, als ich bei Milton Erickson war, sagte er etwas zu mir. Während ich ihm gegenüber saß, fand ich keinen Sinn darin. Die meisten seiner verdeckten Metaphern machten Ewigkeiten von Sinn für mich. Aber er sagte etwas zu mir, wofür ich ziemlich lange brauchte, um dahinter zu kommen. Milton sagte zu mir, du selbst hältst dich nicht für einen Therapeuten, aber du bist ein Therapeut. Und ich sagte, nun eigentlich nicht. Darauf sagte er, nun, lass uns so tun, als ob du ein Therapeut bist, der mit Leuten arbeitet. Das Allerwichtigste, wenn du so tust, als ob, ist zu wissen, dass du es eigentlich nicht bist. Du tust nur so, als ob. Und wenn du in dem so tun, als ob wirklich gut bist, dann werden die Leute, mit denen du arbeitest, so tun, als würden sie sich verändern. Und sie werden vergessen, dass sie nur so tun, als ob, für den Rest ihres Lebens. Hauptsache, du lässt dich nicht dadurch täuschen. Und dann sah er mich an und sagte, bis dann. Drittes Kapitel, neue Wege finden. Umdeuten, Reframing. Wir gehen von verschiedenen organisierenden Annahmen aus, um uns in einen Zustand zu versetzen, aus dem heraus therapeutisch zu arbeiten, wir sinnvoll finden. Eine Wahlmöglichkeit ist besser als keine Wahlmöglichkeit, das ist die erste. Die zweite ist das Konzept der unbewussten Wahlmöglichkeit. Weiterhin nehmen wir an, dass die Menschen schon über alle Ressourcen verfügen, die sie brauchen, um sich zu verändern. Nur brauchen sie Hilfe, um die richtige Ressource im richtigen Kontext zur Verfügung zu haben. Die vierte Annahme besagt, dass jede einzelne Verhaltensweise in irgendeinem Kontext eine positive Funktion hat. Es wäre rücksichtslos und unverantwortlich von uns, würden wir einfach das Verhalten der Leute verändern, ohne etwas sehr Wichtiges in Betracht zu ziehen. Das Konzept des sekundären Gewinns. Wir gehen davon aus, dass die Verhaltensweisen, die Menschen hervorbringen, die bestgeeigneten Reaktionen sind, die sie in dem Kontext zur Verfügung haben, ganz egal, wie bizarr und unangemessen sie zu sein scheinen. Der Kontext, auf den eure Klienten reagieren, ist in der Regel aus ungefähr 9 Teilen internaler Erfahrung und ungefähr 1 Teil externaler zusammengesetzt. Wenn also eine Verhaltensweise bizarr oder unangemessen für euch aussieht oder sich anhört, so habt ihr einen deutlichen Hinweis darauf, dass ein Großteil des Kontextes, auf den die Person reagiert, etwas ist, was eurer unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen nicht zugänglich ist. Sie reagieren auf irgendetwas oder irgendjemand anders. Vorhanden als internale Repräsentation, Mutter, Vater, historische Ereignisse etc. Und sehr häufig liegt diese internale Repräsentation außerhalb des Bewusstseins. Linda und Tammy können bestätigen, dass die Reaktionen, die sie hier in der Arbeit mit uns verändert haben, Reaktionen auf Ereignisse waren, die irgendwann in der Vergangenheit passiert sind. Das wird keinen von euch überraschen, ich bin sicher. Ihr verfügt über Erfahrungen, die diese Aussage unterstützen. Uns veranlasst diese Einsicht dazu, uns zu vergegenwärtigen, dass wir alle komplexe und balancierte Organismen sind. Eine Möglichkeit, diese Komplexität zu berücksichtigen, wenn man jemanden in seinem Veränderungsprozess unterstützt, besteht darin, ein Muster zu benutzen, das wir Umdeuten, Reframing nennen. Das Umdeuten ist ein besonderer Weg, mit dem Anteil oder Teil, in Ermangelung eines besseren Wortes, der Person in Kontakt zu kommen, der dafür sorgt, dass eine bestimmte Verhaltensweise abläuft, beziehungsweise der eine bestimmte andere Verhaltensweise verhindert. Wir machen das, damit wir herausfinden können, worin der sekundäre Gewinn der jeweiligen Verhaltensweise besteht. Denn wir beziehen ihn als integralen Teil in den Prozess der Einleitung von Veränderungen in dem betreffenden Bereich des Verhaltens. Am besten lässt sich das an einem Beispiel verdeutlichen. Eine Frau suchte uns auf, überwiesen von einem Psychiater. Sie wollte 45 Pfund verlieren. So viel hatte sie in der Vergangenheit schon abgenommen und jedes Mal auch wieder zugenommen. Sie konnte ihr Gewicht so weit runterbekommen, aber nicht unten halten. Durch das Umdeuten fanden wir heraus, dass es keinen Teil von ihr gab, der irgendeinen Einwand dagegen gehabt hätte, dass sie abnimmt. Andererseits, der Teil von ihr, der sie veranlasste, zu viel zu essen, tat das, um ihre Ehe zu schützen. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn nicht, erkläre ich es noch etwas genauer. Dieser Teil der übergewichtigen Frau war der Ansicht, dass sie, wenn sie abnehmen würde und genauso viel wiegen würde, wie sie wiegen wollte, für Männer körperlich attraktiv wäre. Und wenn sie für Männer körperlich attraktiv wäre, dann würden Annäherungsversuche kommen und sie würde Anträge erhalten. Nach der Auffassung dieses Teils verfügte sie nicht über die entsprechenden Ressourcen, um angesichts dieser Anträge die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Sie konnte nicht Nein sagen. Es gab keinen Teil in ihr, der gewollt hätte, dass sie übergewichtig ist. Es gab jedoch einen Teil, der ihr Übergewichtigsein benutzte, um die Wahlmöglichkeit zu institutionalisieren, sich nicht mit einer Situation auseinandersetzen zu müssen, von der er glaubte, sie würde sie nicht angemessen bewältigen können und die möglicherweise zum Ende ihrer Ehe geführt hätte. Dieses ist bekannt als sekundärer Gewinn, Krankheitsgewinn. Im Kern besteht das Umdeuten darin, eine Unterscheidung zu treffen zwischen der Absicht bzw. dem Zweck, in diesem Fall die Ehe zu schützen, und dem Verhalten, in diesem Fall zu viel zu essen. Dann kann man neue, akzeptable Verhaltensweisen finden, die den gleichen Zweck erfüllen. Es gibt etwas, was immer nur schwer begriffen wird, nämlich, dass die Symptome der Menschen funktionieren. solange es funktioniert, dick zu sein und den Zweck erfüllt, wird dieser Teil dafür sorgen, dass sie dick bleibt. Hätte er andere Möglichkeiten, ihre Ehe zu schützen, könnte er ihr erlauben, abzunehmen. Was sie dann tatsächlich auch tat, ohne irgendeine Diät.